Das Seil hat es zwingen gebracht, dass die Deltendruh, die wo eh ganz ruhig auf der Burg gelegen ist, einen Schwung hinfiel gekriegt hat und mit einer Kante einen Aumille, bevor er gewusst hat, wie er ist, ans Knacken gerannt ist. Die Wimmerin ist ja schon zur Lebzeit ein Wittler und schweiß Weiberts gewesen. Und so ist nicht möglich gewesen, dass der Aumille dem Angriff, der wo ganz gleich und nur dazu hinterrucks erfolgt ist, standhalten hätte können. Er hat einen kurzen Schrei da, hat einen Hasen einwärts und einen hinten aus sich verloren und schon hat es ihn hinlassen. Die Truhe ist ihm gleich nachher wie ein davonrasenden Feind. Der Weizinger, der wo auf so etwas schon gefasst gewesen ist, hat gleich nachgegeben und schlauerweise die Bauer auslassen. Auf die Weise war er als einziger auf die Füße geblieben, wenn sie ihm nicht der Munzinger, der wo wie ein Schlinde hergekommen ist, ausgehaut hätte. Also hat sich auch er, ob er Ming hätte oder nicht, harscht niedersitzen müssen. Dabei hat er als erster einen Miesner getroffen, auf den, wo nachher noch die Truhe eindrungen ist. Und so hat es gar nicht anders sein können, als das Nachschlag hingeschmissen hat, zusammen schwagen Kreuz, das wo er nicht auslassen hat, und das den Munzinger so deppenmassig am Schädel getroffen hat, dass er mal ein mächtiger Flucherer ausgekommen ist. Das alles ist gach und ohne Stocken vor sich gegangen. Der Pfarrer ist nicht schlechter gekommen, wie er das alles gesehen hat. Aber schon ist Eier da gesessen auf der glatten Bahn, umgerissen vom Weizinger, der wo ihm am Fuß gepackt gehabt hat, zu anhoben. Die Bahn ist schon dahin gewesen. Die Truhe, die wo in seinen Schwung und in seinen Rasen vom Maumiller sein Knack aufgehalten worden ist, hat sich nach der Zwerchhydrat, ist mit der breiten Seite den hinfeuerten Mesner dahingerutscht und hat seinen Weg abwärts genommen wie ein Vorreiter. Freier nicht weit, weil es in Straßenkram eingerumpelt ist, wo es eng zum Schnee gebracht hat. Die ganzen hergefallenen Mangerleute haben wie ein Knei hinterbei nachgeschlänzt.